Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Was machst du da? Ich zieh mir den Schuh aus. Ist dir wohl noch nie passiert, was? Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass man sie jeden Tag ausziehen soll? Du solltest besser auf mich hören. Hilf mir doch. Tut's denn weh? Weh? Er fragt mich, ob's weh tut. Nur du leidest, nur du. Ich zähle nicht. Ich möchte dich mal an meiner Stelle sehen. Du würdest mir was erzählen. Tat's denn weh? Weh? Er fragt mich, ob's weh tat. Es ist früher Abend. Weit erstreckt sich die unwirtlich karge Landschaft. Eine staubige Straße, die ins Nichts führt. Am Straßenrand ein einzelner Baum. Darunter sitzen Wladimir und Estragon und lüften ihre nackten Zehen. Zwei Clochards, von der Gesellschaft gedemütigt, geschlagen, ausgestoßen. Komm, wir gehen. Wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Godot. Ach ja. Obwohl beide Godot nicht kennen, erhofft sich Wladimir von ihm Geborgenheit, Hilfe, Unterkunft, Nahrung. Leider hat der Landstreicher seinen Notizzettel verloren und ist nicht sicher, ob Ort und Zeitpunkt überhaupt richtig sind. Trotzdem, Wladimir, der sachliche, nüchterne, hält am Plan fest, hart aus. Estragon behauptet von sich, Dichter zu sein. Er ist launisch, träumt vor sich hin, vergisst das meiste gleich wieder. Auch, dass hier gewartet wird. Auf Godot. Wer das ist? Das Drama wird es bis zum Ende nicht verraten. Ein Rätsel für Publikum, Kritiker, Forscher. Die einen beziehen sich auf eine Anekdote. Es soll da mal einen Radrennfahrer gegeben haben, der seinerzeit als ältester Teilnehmer die Tour de France mitmachte. Das Hauptfeld ist schon lange vorbei, die Leute stehen noch immer am Straßenrand. Schließlich fragt Beckett die Zuschauer, warum. Wir warten auf Godot. Der ist als einziger noch nicht durch. Andere Spekulation? Der Name Godot geht zurück auf die Rue Godot de Morat, eine schäbige kleine Gasse im Pariser Rotlichtviertel. Hier soll Beckett gelegentlich die Damen der Nacht besucht haben. Die gängigste Variante, den Titel des Stücks zu entschlüsseln, Godot meint Gott. Also Englisch God plus die französische Verkleinerungsform O. Nein, sagt Beckett dazu. Das Christentum ist eine Mythologie, mit der ich sehr vertraut bin, weshalb ich sie oft benutze. Nicht aber in diesem Fall. Wenn ich wüsste, wer Godot ist, hätte ich es im Stück gesagt. Zentrale Frage ist nicht, wer ist Godot? Es geht um das Warten an sich. Du Schuft! Richtig, wir wollen einander beschimpfen. Streithammel. Querulant, Stinkstiefel, Brechmittel, Kotzbrocken, Pestbeule, Parasit, Forstinspektor. Oh. Und jetzt wollen wir uns wieder vertragen. Gogo. Didi. Deine Hand. Hier. Komm in meine Arme. Deine Arme? An meine Brust. Also los. Wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. Was sollen wir jetzt machen? Mal tief freundschaftlich verbunden, dann wieder Spinnefeind. Und das seit gut 50 Jahren. Das Pseudopaar Wladimir und Estragon vertreibt sich die Zeit und die Einsamkeit mit allerlei Spielchen, Pantomimen, Wortgefechten. Und da Estragon ziemlich vergesslich ist, unterhält ihn Wladimir immer wieder mit den gleichen Geschichten. Abwechslung kommt in Gestalt eines zweiten Paares. Der peitscheschwingende Pozzo betritt die Bühne. An der Leine führt er seinen kofferbeladenen Diener Lucky. Pozzo, stattlicher Großgrundbesitzer, macht es sich bequem mit Klappstuhl und Picknickkorb. Den Umstehenden gibt er gerade mal ein paar Hühnerknochen ab. Den Knecht, fest an der Leine, philosophiert Pozzo. Mein Lucky! Ohne ihn hätte ich nie etwas anderes gedacht, etwas anderes gefühlt, als die niederen Dinge, mit denen ich beruflich zu tun habe, als einerlei. Schönheit, Anmut, reine Wahrheit, das war zu hoch für mich. Darum habe ich mir einen Knuck genommen. Was ist ein Knuck? Sie sind auch nicht von hier. Sind Sie überhaupt aus unserem Jahrhundert? Früher hatte man Hofnarren. Heutzutage hat man Knucks. Wenn man es sich leisten kann. Den Knuck Lucky behandelt er wie ein Tier. Er hat ihn in seine Dienste genommen, um von ihm denken zu lernen und ein guter Mensch zu werden. Jetzt ist er seiner überdrüssig. Zum Zeitvertreib soll diese unglücklichste aller Figuren, die Beckett nicht umsonst Lucky, also glücklich, nennt, tanzen und laut denken. Aufgrund der sich aus den letzten öffentlichen Arbeiten von Poisson und Whatman ergebenden Existenz eines persönlichen Gottes Quack-Quack-Quack-Quack mit weißem Bart Quack-Quack außerhalb von Zeit und Raum, der aus der Höhe seiner göttlichen Apathie, göttlichen Atambi, göttlichen Aphasie uns lieb hat, bis auf einige Ausnahmen, man weiß nicht warum. Auswendig gelernt, zusammenhanglos. Der Monolog des Dieners besteht aus einem einzigen Satz über mehrere Textseiten lang. Im sinnlosen Gefasel blitzt ein Leitgedanke auf, weil es keinen Gott gibt, muss der Mensch allein bleiben, enttäuscht und verzweifelt. Lucky ist selbst solch ein verkümmerter Mensch. Bildung und Intellekt hat er einst besessen, geblieben ist nichts als Wahnsinn. Reich und roh hatte Despot Pozzo die Zügel, in diesem Fall die Leine, fest in der Hand. Auch Estragon und Wladimir erfahren von ihm keine Barmherzigkeit, sondern dürfen sich Spott und Grausamkeiten anhören. Die gedrückte Stimmung, in der Pozzo und sein Diener die beiden Clochards verlassen, wird melancholisch-sentimental. Der Mond geht auf. Beckett lässt sich hier von einem Bild Caspar David Friedrichs inspirieren. Zwei Männer betrachten den Mond von 1819. Zwei Figuren in Rückenansicht neben einer knorrigen Eiche, versunken in den Anblick des Unerreichbaren. Ein Junge tritt auf, ein Bote Godots, der meldet, sein Herr kommt heute nicht mehr, aber morgen. Also, wir gehen? Gehen wir. Die Bühnenanweisung lautet, sie rühren sich nicht von der Stelle. Dass sich nichts rührt, also warten, kennt Samuel Beckett zu gut. Warten auf Reputation. Die Arbeit als Englischlektor an der Universität Dublin hat er bald aufgegeben. Er will Schriftsteller werden, kehrt deshalb Irland den Rücken und geht nach Frankreich. In Paris gehört er in den 30er Jahren zu den jungen irischen Autoren, die den Kreis um den emigrierten Dichter James Joyce bilden. Seit Ulysses ist Joyce allerorten die lebende Dichterlegende. Er mag den hageren Beckett, dessen zurückhaltende Art, seine Belesenheit, seine seltenen, aber klugen Diskussionsbeiträge. Es entwickelt sich ein enges Lehrer-Schüler-Verhältnis. Beckett übernimmt Recherche und Schreibarbeiten für den großen Meister und beginnt ihn zu imitieren. Trägt sogar Schuhe in Joyce Größe, die ihm, Beckett, viel zu klein sind. Weihnachten 1938 feiert er im Kreis der Familie Joyce. Auch zu Gast die amerikanische Millionenerbin und Kunstsammlerin Peggy Guggenheim. Sie ist sofort hingerissen. Von dem großen, schlanken Iren um die 30 mit seinen enormen grünen Augen, die einen niemals anzusehen scheinen. Er trug Brillen und wirkte stets in Gedanken, weit weg zu sein, damit beschäftigt, irgendein intellektuelles Problem zu lösen. Er war sehr höflich, aber doch ein wenig seltsam. Ein frustrierter Schriftsteller, ein echter Intellektueller. Die Affäre der beiden ist intensiv, aber kurz. 14 Tage und Nächte verbringen sie fast ausschließlich im Bett. Dann trifft Beckett zufällig eine frühere Tennispartnerin wieder, die Konzertpianistin Suzanne de Chevaux-Dumnil. Peggy Guggenheim ist gekränkt. Sie wirkte mehr wie eine Mutter als wie eine Geliebte auf mich. Sie besorgte ihm eine Wohnung, nähte ihm Vorhänge und kümmerte sich generell um ihn. Er war nicht in sie verliebt, aber sie machte ihm keine Szene, wie ich es tat. Die patente Suzanne gibt Beckett den nötigen Rückhalt. Er selbst ist nach Jahren des beruflichen Misserfolgs mürbe. Gerade eine Handvoll Kurzgeschichten sind bislang veröffentlicht. Einige Essays, drei literaturwissenschaftliche Bücher, der Roman Murphy in winzigen Auflagen. Kein Interesse, weder bei Kritikern noch beim Publikum. Der Beginn des Zweiten Weltkriegs reißt Beckett aus der Lethargie. Etliche seiner guten Bekannten sind Juden. Ich kämpfte gegen die Deutschen, die meinen Freunden das Leben zur Hölle machten. Die Deutschen besetzen am 14. Juni 1940 Paris. Der irische Autor bleibt und tritt in die Widerstandsgruppe seines Freundes Alfred Perron ein. Unter dem Tarnnamen Sam oder der Ire tippt er Berichte über deutsche Truppenbewegungen ab und sendet sie an den britischen Geheimdienst. Ende 1942 fliegt die Resistancegruppe auf. Die Gestapo verhaftet die meisten Beteiligten, darunter Alfred Perron. Beckett und Suzanne entkommen in den unbesetzten Süden Frankreichs. In einem entlegenen Bergdorf hilft der Schriftsteller als Landarbeiter, schmuggelt Waffen für die Résistance, schreibt an seinem Roman Watt. Die Not jener Jahre, die Gewalt, die Sinnlosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Fluchtpunkt für Beckett wird allein die Sprache. Wer spricht, denkt noch. Wer denkt, lebt noch. Sprachspiele, Wortcollagen, Komik gegen das Grauen. Als Therapie, um nicht den Verstand zu verlieren, um vor dem Krieg zu fliehen. Nach Kriegsende wieder in Paris weiß er, er will schreiben, weiterschreiben. Jetzt hat er seinen ureigenen Stil gefunden. Alles steht auf Neubeginn. Sein Freund Alfred Perron kommt zurück aus der Gefangenschaft im KZ Mauthausen. Aber der Literaturmarkt liegt brach. Den Roman Watt will niemand drucken. Und Perron stirbt an Entkräftung, kurz nach der Befreiung aus dem KZ. Schwer manchmal noch das Frankreich zu spüren, an dem man hing, an dem ich noch immer hänge. Ich meine nicht die materiellen Bedingungen, die schrecklich sind. Um über die Runden zu kommen, nimmt Beckett einen Job als Übersetzer bei der Kunstzeitschrift Transition an. Herausgeber Georges Duby, der Schwiegersohn von Henri Matisse, ermutigt ihn, eigene Texte zuzuliefern. Und er bringt den Autor, der Journalisten misstraut, Interviews hasst, dazu, doch mal was zu sagen. Es ist so, dass das Stück niemand gelesen hat, niemand interessiert hat. Als ich Georges Leveux getroffen habe, fragte ich ihn, ob er es gelesen hat. Er hat gesagt, nein, noch nicht. Ich habe gesagt, ich bitte Sie, lesen Sie es. Am nächsten Tag habe ich einen enthusiastischen Brief bekommen. Ich werde dieses Stück bis in den Tod verteidigen. Zuspruch tut ihm gut. Während Lebensgefährtin Suzanne, nun seine Agentin, unermüdlich Verleger und Theaterproduzenten abklappert, verbeißt sich ihr Mann in neue Projekte. Die Romantrilogie Molloy, Malone stirbt und Der Namenlose. Zwischen diesen Prosawerken entsteht, vom 9. Oktober 1948 bis 29. Januar 1949, En attendant Godot. Ich sehe endlich ein wenig klarer, worum es bei meinem Schreiben geht. Und ich fürchte, mir bleiben vielleicht noch 10 Jahre Mut und Energie, um diese Arbeit zu erledigen. Das Gefühl, sich selbst in Perfektion zu bekommen, ist befremdlich. 1952 hat Agentin Suzanne Erfolg. Im Verlag Les Éditions de Minuit erscheint die französische Buchausgabe von Warten auf Godot. Erstmal nur 2500 Exemplare. Theaterproduzent Roger Blin ist von dem Stück begeistert, inszeniert es. Am 5. Januar 1953 wird En attendant Godot am Théâtre de Babylone in Paris uraufgeführt. Jedoch ohne Beckett. Der ist viel zu nervös und schickt seine Lebensgefährtin. Die soll ihm nachher berichten. Ein Hund kam in die Küche und stahl dem Koch ein Ei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund zu Brei. Zum Auftakt des zweiten Aktes singt Wladimir das bekannte Lied, das sich stets wiederholt. Leitmotivisch für das, was jetzt kommt. Alles auf Anfang, alles wie im ersten Akt, nur kürzer und mit dezenten Abweichungen. Der Baum, vorher kahl, trägt spärlich Blätter. Die beiden, die drunter sitzen, kümmert's nicht weiter. Denn Wladimir und Estragon haben erneut ein Schuhproblem. Da stehen sie! An derselben Stelle, wo du sie gestern Abend hingestellt hast. Das sind nicht meine. Nicht deine? Meine waren schwarz. Die sind gelb. Bist du sicher, dass deine schwarz waren? Das heißt, sie waren gräulich. Und diese sind gelb? Zeig mal. Naja, sie sind grünlich. Zeig mal. So was. Siehst du, das alles ist... Ich weiß, was es ist. Ja, ich weiß, was passiert ist. Das alles ist... Ist doch ganz einfach. Einer ist gekommen, der hat deine genommen und seine dagelassen. Warum? Seine passten ihm nicht. Darum hat er deine genommen. Meine waren doch zu klein. Dir zu klein. Ihm nicht. Wladimir und Estragon sind keine Dummköpfe. Sie haben durchaus ihre Bildung genossen, erinnern sich gelegentlich daran. Bloß Bildungsgüter, materielle Güter, persönliche Würde, das alles sind keine wesentlichen Werte mehr für die Landstreicher. Ihre Bedürfnisse sind so gering geworden. Ihnen genügt ein intelligentes, mit Kunstverstand und dem nötigen Ernst geführtes Spiel. Vieles von Becketts Komik ist eine Mischung aus derben Slapstick und feiner Satire, mit einem Schuss Melancholie, Traurigkeit, Verzweiflung. Es ist Clownskomik. Die ideale Besetzung der beiden Trams, sagt Beckett, wären Stan Laurel und Oliver Hardy gewesen. Sollen wir uns aufhängen? Womit? Hast du nicht irgendeinen Strick? Nein. Dann geht es nicht. Komm, wir gehen. Wart mal, hier ist mein Gürtel. Der ist zu kurz. Du ziehst dann an meinen Beinen. Und wer zieht an meinen? Ach ja. Auch im zweiten Akt erscheinen Pozzo und sein Diener Lucky. Doch die Zeit verändert die Menschen oder die Menschen verändern sich im Lauf der Zeit. Jedenfalls kann sich weder Estragon an eine vorherige Begegnung erinnern, noch Pozzo oder Lucky. Das ist doch nicht Godot. Das ist nicht Godot? Das ist nicht Godot. Wer denn? Das ist Pozzo. Ich bin's! Ich bin's! Helfen Sie mir auf! Pozzo ist jetzt blind, wie das Schicksal, Lucky stumm. Warum, erfährt man nicht. Sie sind aufeinander angewiesen und trotzdem hält Pozzo, wann immer es geht, an seiner Rolle als Herr über den Knecht fest. Die Auftritte von Pozzo und Lucky bilden ein zusätzliches Spiel im vergeblichen Warten. Sie zeigen den albernden und philosophierenden Clochards eine andere Lebensweise. Wenn auch keine bessere. Schließlich schlägt jedes Paar nur die Zeit tot. Die einen hasten hin und her, die anderen warten. Wenige Tage nach der Premiere 1953 am Théâtre de Babylone in Paris ist En attendant Godot bereits Stadtgespräch. Ein Skandalstück mit phänomenalem Erfolg. Zunächst bei den Kritikern, dann auch beim Publikum. Habe schon eine Menge Geld damit gemacht. In ein paar Monaten mehr als mit all meinen anderen Schriften zusammengenommen. Mit 47 Jahren kann Beckett zum ersten Mal sorgenfrei leben. Und da sofort eine internationale Nachfrage einsetzt, nicht nur nach Godot, sondern auch nach seinen früheren Werken, verdient er viel Geld. Er kauft sich einen Citroën und ein kleines Haus außerhalb von Ussy im Marntal, 50 Kilometer von Paris entfernt. Das meiste Kapital dafür stammt allerdings aus dem Erbe seiner Mutter. Die alte Dame, der er seit sorgenfreien Kindertagen im behüteten Fox Rock bei Dublin sehr nahe steht, stirbt 1950 in einem Pflegeheim. Sie, immer in Sorge um das Auskommen des Schriftstellersohnes, erlebt dessen Durchbruch nicht mehr. Plötzlich über Nacht berühmt, kann und will er sein Schaffen nicht öffentlich kommentieren. Er umgibt das Anwesen in Ussy mit einer hohen Mauer gegen neugierige Journalistenblicke. Und quält sich hier in aller Abgeschiedenheit, seinen Godot ins Deutsche und Englische zu übersetzen. Am 8. September 1953 wird das Stück am Schlossparktheater in Berlin gezeigt. Diesmal wohnt der Autor der Premiere bei. Es war schlecht gespielt, in erster Linie schlecht inszeniert, kam aber sehr gut an. Mir wäre es andersherum lieber gewesen. So kommt es auch. Die englische Erstaufführung 1955 hält er für durchaus gelungen. In den Reihen des Arts Theatre Club in London aber herrscht die reine Empörung. Schrille Zwischenrufe, Spottgelächter, Türen schlagen. Dann schreiben die englischen Kritikerkardinäle Kenneth Pelland und Harold Hobson: Geht hin und seht euch Warten auf Godot an. Schlimmstenfalls werdet ihr eine Kuriosität entdecken, ein vierblättriges Kleeblatt, eine schwarze Tulpe. Bestenfalls aber etwas, das sich lebenslang in einer Ecke eures Bewusstseins einnisten wird. Von da an ebben die Beifallstürme nicht mehr ab. Man verlegt die Aufführung in ein größeres Theater. Dort läuft sie monatelang. In anderen Inszenierungen auf der ganzen Welt. Und überall versteht man Beckets Botschaft. Die Betrachter in den 50er Jahren erkennen in dem handlungsfreien Drama deutlich die Gewalt, das Elend, die Hoffnungslosigkeit der eben erlebten Kriegszeiten. Auch die angestammten Autoritäten haben ausgedient. Umso sinnloser erscheint es, sich unterordnen zu müssen, unter Hierarchien, an die niemand mehr glaubt. Wir haben hier nichts mehr verloren. Anderswo auch nicht. Am Ende des zweiten Aktes erscheint erneut ein Bote. Godot kommt nicht. Aber morgen. Bestimmt. Der Mond geht auf. Also, wir gehen? Gehen wir. Sie rühren sich nicht von der Stelle. Ich habe absolut kein Urteil über mein eigenes Werk und seine Bedeutung. Ich bin völlig unfähig, darüber zu sprechen. Ich erlebe es zu sehr ganz von innen her. Wenn ein Werk fertig ist, ist es etwas Fremdes, Äußerliches, über dessen Bedeutung ich mir eben nicht klar bin. Deshalb kann ich auch nichts darüber aussagen. Und darum schickt Samuel Beckett Ende Dezember 1969 seinen Verleger und Freund Jérôme Lindon nach Stockholm, den Nobelpreis abholen. Er selbst ist mit Suzanne im Urlaub in Nordafrika. Geboren in Fox Rock bei Dublin 1906, wie er stets betonte, am Karfreitag, stirbt Beckett am Freitag vor Weihnachten 1989. Begraben ist er in Paris auf dem Friedhof Montparnasse, neben Suzanne. Wir finden doch immer was, nicht wahr, Didi? Was uns glauben lässt, dass wir existieren. Ja, ja, wir sind Zauberkünstler. Aber wir sollten uns nicht von unserem Entschluss abbringen lassen. Wir warten auf Godot. Ach ja.